Abschnitt 5 aus David Copperfield, Band 6, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 35. Kapitel, Teil 2. Meine Tante hatte ihr eins der seltsamen kurzen Billete geschrieben, nicht viel länger als eine Banknote, auf die sich ihre Korrespondenzen gewöhnlich beschränkten. Sie hatte darin gesagt, dass sie Missgeschick befallen habe und dass sie Dover verlasse, sich aber darein ergeben habe und sich wohl genug befinde, dass sich ihre Freunde keine Sorge um sie zu machen brauchten. Agnes war nach London gekommen, um eine Tante zu besuchen, mit der sie seit mehreren Jahren schon sehr gut stand. Meine Tante hatte sie schon damals lieb gewonnen, als ich zuerst zu Mr. Wickfield zog. Sie sei nicht allein gekommen, sagte sie. Ihr Vater hatte sie begleitet und Uriah Heep. »Und jetzt sind sie Associés«, sagte ich, »der verwünschte Kerl.« »Ja«, sagte Agnes, »Sie haben verschiedene Geschäfte hier zu verrichten, und ich benutzte die Gelegenheit, um ebenfalls zu kommen. Du musst nicht glauben, dass mein Besuch ganz uneigennützig ist, Trotwood, denn ich muss es dir nur gestehen, ich lasse den Vater nicht gern mit ihm allein reisen.« »Hat er immer noch denselben Einfluss auf Mr. Wickfield, Agnes?« Agnes schüttelte den Kopf. »Zu Hause hat sich alles so verändert«, sagte sie, »dass du kaum das liebe alte Haus wiedererkennen würdest. Sie wohnen jetzt bei uns.« »Sie?« frug ich. »Mr. Heep und seine Mutter. Dein ehemaliges Zimmer ist sein Schlafgemach«, sagte Agnes und sah mich an. »Ich wollte, ich könnte seine Träume bestellen«, sagte ich. »Er würde nicht lange mehr dort schlafen.« »Ich habe noch mein kleines Zimmerchen«, sagte Agnes, »wo ich früher meine Lektionen lernte. Wie die Zeit vergeht. Erinnerst du dich noch, das kleine getäfelte Zimmerchen neben dem Salon? Ob ich mich noch dessen erinnere, Agnes, wo ich dich zum ersten Mal sah, wie du mit dem hübschen kleinen Schlüsselkörbchen an der Seite zur Tür heraustratest?« »Es ist wahr«, sagte Agnes lächelnd, »es freut mich, dass du noch daran denkst. Wir waren damals sehr glücklich.« »Ja, das waren wir«, sagte ich. »Es ist immer noch mein Zimmer, aber ich kann Mrs. Heep nicht immer allein lassen, und daher muss ich ihr manchmal Gesellschaft leisten«, sagte Agnes ruhig, »wenn ich lieber allein sein möchte. Aber sonst habe ich keine andere Ursache, mich zu beklagen. Wenn sie mich manchmal durch ihre ewigen Lobsprüche auf ihren Sohn langweilt, so ist das nur natürlich bei einer Mutter. Er handelt als guter Sohn an ihr.« Ich sah Agnes an, als sie dies sagte, ohne an ihrer Art zu bemerken, dass sie etwas von Uriahs Plänen erriet. Ihre sanften, aber ernsten Augen sahen mich mit ihrer gewöhnlichen schönen Offenheit an, und auf ihrem Antlitz war keine Veränderung zu bemerken. »Die unangenehmste Seite ihrer Anwesenheit ist«, sagte Agnes, »dass ich nicht mehr so beständig in des Vaters Nähe sein und ihn bewachen kann, wenn ich mich damit nicht zu kühn ausdrücke. Beständig ist Uriah Heep im Wege. Aber wenn sie einen verräterischen Plan gegen ihn spinnen, so hoffe ich doch, dass einfache Liebe und Wahrheit am Ende stark sein werden. Ich hoffe, dass echte Liebe und Wahrheit zuletzt stärker sind als alles Übel und Unglück in der Welt.« Ein gewisses, heiteres Lächeln, das ich nie auf einem anderen Gesicht erblickt habe, verschwand, während ich noch dachte, wie schön es sei und wie oft ich es gesehen, und sie frug mich mit rasch verändertem Ausdruck, wir kamen in die Nähe meiner Wohnung, ob ich wüsste, wie es mit dem Vermögensverlust meiner Tante zugegangen sei. Auf meine verneinende Antwort wurde Agnes nachdenklich, und es kam mir vor, als ob ihr Arm auf dem meinen zitterte. Meine Tante war allein und in einiger Aufregung. Eine Meinungsverschiedenheit hatte sich zwischen ihr und Mrs. Crupp über eine abstrakte Frage, die Schicklichkeit für das schönere Geschlecht in möblierten Zimmern zu wohnen, erhoben, und meine Tante gegen die Krämpfe der Mrs. Crupp gänzlich unempfindlich hatte den Streit dadurch kurz abgeschnitten, dass sie dieser Dame rundheraus sagte, sie rieche nach Branntwein und sie möge so gut sein, lieber hinauszugehen. Beide Äußerungen betrachtete Mrs. Crupp als strafbare Injurien und hatte den festen Vorsatz ausgesprochen, sie vor die Geschworenen zu bringen. Meine Tante hatte jedoch Zeit gehabt, sich zu beruhigen, denn Peggotty war mit Mr. Dick ausgegangen, um ihm die Wache von dem Generalkommando zu zeigen, und freute sich sehr, Agnes zu sehen. Sie bildete sich auch auf ihren Streit mit Mrs. Crupp fast etwas ein, und so empfing sie uns in bester Laune. Als Agnes ihren Hut ablegte und sich neben sie setzte, konnte ich nicht umhin zu denken, wie hier so recht ihr natürlicher Platz wäre, wie trotz ihrer Jugend und Unerfahrenheit meine Tante ihr so fest vertraute und wie stark sie war in einfacher Liebe und Wahrheit. Wir sprachen von den Verlusten meiner Tante und ich erzählte ihnen, was ich heute Morgen versucht hatte. »Das war unüberlegt, Trot«, sagte meine Tante, »aber gut gemeint. Du bist ein guter Mensch. Ich muss es dir wohl jetzt sagen, und ich bin stolz auf dich. Soweit wäre es gut, aber jetzt, Trot und Agnes, wollen wir der Sache der Betsy Trotwood ins Angesicht sehen und sehen, wie es damit steht.« Ich bemerkte, dass Agnes blass wurde, als sie meine Tante aufmerksam ansah. Meine Tante streichelte ihre Katze und sah Agnes ebenfalls sehr aufmerksam an. »Betsy Trotwood«, sagte meine Tante, die immer ihre Geldangelegenheiten für sich behalten hat, »ich meine nicht deine Schwester, lieber Trot, sondern mich selbst, hatte einiges Vermögen. Es kommt nicht darauf an, wie viel. Es war genug, um zu leben, mehr noch, denn sie hatte etwas gespart und dazugelegt.« Betsy gab ihr Vermögen für einige Zeit in die Bank und legte es dann auf den Rat ihres Agenten auf Hypotheken an. Das machte sich sehr gut und gab recht anständige Zinsen, bis Betsy abbezahlt wurde. Jetzt also hatte Betsy sich nach einer neuen Gelegenheit, ihr Geld unterzubringen, umzusehen. Sie glaubte, sie sei klüger als ihr Geschäftsagent, der jetzt kein so guter Geschäftsmann mehr war wie früher. »Ich meine deinen Vater, Agnes«, und sie setzte sich in den Kopf, das Geld selbst anzulegen. »So trieb sie ihre Lämmer auf einen auswärtigen Markt«, sagte meine Tante, »und das war ein sehr schlechter Markt. Zuerst verlor sie bei dem Bergbau und dann verlor sie bei dem Fischen nach Schätzen aus dem Meere oder was es sonst für Unsinn war«, setzte meine Tante hinzu und rieb sich die Nase, »und dann verlor sie wieder bei dem Bergbau und zuletzt, um es ganz fertig zu machen, verlor sie bei der Bank.« Ich weiß nicht, wie viel die Bankaktien eine kurze Zeit lang wert waren. Eine kurze Zeit lang standen sie 100% über pari mindestens. Aber die Bank stand am anderen Ende der Welt und muss wohl da über den Rand gefallen sein. Jedenfalls war es damit aus und sie wird und kann niemals 6 Dreier bezahlen. Und Betsys 6 Dreier waren alle dort und damit ist die Geschichte aus. Je weniger man darüber Worte verliert, desto besser. Meine Tante schloss diesen philosophischen Bericht mit einer Art triumphierenden Blickes auf Agnes, deren Farbe allmählich wieder zurückkehrte. »Ist das die ganze Geschichte, liebe Miss Trotwood?« sagte Agnes. »Ich denke, es ist genug, Kind«, sagte meine Tante. »Wenn noch mehr zuzusetzen gewesen wäre, würde sie gewiss noch nicht alle sein.« Es wäre Betsy schon gelungen, auch den Rest nach dem Übrigen nachzuwerfen und ein zweites Kapitel zu füllen. Aber das Geld war alle und die Geschichte ist auch alle. Agnes hatte zuerst mit angehaltenem Atem zugehört. Sie wurde immer noch abwechselnd blass und rot, aber sie atmete freier auf. Ich glaube, ich wusste, warum. »Ich glaube, sie fürchtete, ihr armer Vater wäre in irgendeiner Weise an dem geschehenen Unglück schuld.« Meine Tante ergriff ihre Hand und lachte. »Ist das alles?« wiederholte meine Tante. »Nun ja, das ist alles außer etwa noch, und sie lebte von da an glücklich lange Zeit. Vielleicht kann ich das seinerzeit auch von Betsy sagen. Du, Agnes, bist ein gescheites Kind, und auch du, Trot, in manchen Sachen, obgleich man es nicht immer von dir sagen kann.« Bei diesen Worten schüttelte meine Tante mit einer ihr eigentümlichen Energie den Kopf. »Was ist zu tun? Zuerst haben wir das Häuschen, das ungefähr 70 Pfund einbringt. Ich glaube, dafür können wir es annehmen. Nun, das ist alles, was ich habe, sagte meine Tante, welche die Eigenheit hatte, dass sie, wie manche Pferde, plötzlich Halt machte, wenn sie im besten Zuge zu sein schien. Dann, sagte meine Tante nach einer Pause, haben wir Dick. Für ihn rechnen wir 100 Pfund jährlich, aber natürlich muss das Geld für ihn selber ausgegeben werden. Ich würde ihn lieber fortschicken, obgleich ich weiß, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der ihn gehörig würdigt, als dass ich ihn behielte und nicht sein Geld für ihn verwendete. Wie können Trot und ich am besten mit unseren Mitteln auskommen? Was meinen Sie, Agnes? »Ich meine, Tante, unterbrach ich Sie, dass ich etwas tun muss.« »Unter die Soldaten gehen, meinst du wohl«, entgegnete meine Tante ganz erschrocken, »oder Matrose werden, davon mag ich nichts hören.« »Du sollst ein Proctor werden. In dieser Familie soll niemand etwas auf den Kopf bekommen, wenn du erlaubst.« Ich wollte auseinandersetzen, dass ich daran gar nicht gedacht hätte, als Agnes frug, ob meine Zimmer für lange Zeit gemietet seien. »Sie kommen zur Sache, meine Liebe«, sagte meine Tante. »Für die nächsten 6 Monate wenigstens sind Sie nicht loszuwerden. Wir müssten Sie denn weiter vermieten können, und das glaube ich nicht. Der letzte Abmieter starb hier. 5 Menschen von 6 müssten natürlich an dieser Frau in Nanking-Kleidern mit dem flanellenen Unterrock sterben. Ich besitze eine kleine Summe bar, und ich glaube, es ist das Beste, die noch übrigen 6 Monate hier zu bleiben und für Dick ein Zimmer zum Schlafen in der Nähe zu suchen. Ich hielt es für meine Pflicht, meine Tante auf die Unannehmlichkeit eines beständigen Guerillakriegs mit Mrs. Crabb aufmerksam zu machen, aber sie beseitigte diesen Einwand summarisch durch die Erklärung, dass sie bei dem ersten Ausbruch von Feindseligkeiten Mrs. Crabb für den ganzen Rest ihres natürlichen Lebens in Erstaunen setzen wolle. »Ich habe mir gedacht, Trotwood«, sagte Agnes schüchtern, »dass, wenn du Zeit hättest...« »Ich habe sehr viel Zeit, Agnes. Ich bin stets nach 4 oder 5 Uhr frei und habe Zeit in den frühen Morgenstunden.« Auf die eine oder andere Weise, sagte ich, und fühlte, dass ich etwas errötete bei dem Gedanken, wie viele, viele Stunden ich in den Straßen der Stadt und auf der Landstraße nach Norwood vertrödelt hatte, habe ich vollauf Zeit übrig. Ich glaube, dir würden die Obliegenheiten eines Sekretärs nicht schwerfallen, sagte Agnes, indem sie an mich herantrat und in leiser und vertrauender Stimme zu mir sprach. »Schwerfallen, liebe Agnes? Weil Dr. Strong«, fuhr sie fort, »jetzt wirklich seine Stelle niedergelegt hat und nach London gezogen ist, und er hat meinen Vater nach einem Sekretär gefragt. Meinst du nicht, er würde lieber als jeden anderen seinen ehemaligen Lieblingsschüler um sich haben?« »Liebe Agnes«, sagte ich, »was wäre ich ohne dich? Du bist immer mein guter Engel.« »Ich sagte es dir immer, ich kann mir dich in keiner anderen Gestalt vorstellen.« Agnes gab mit ihrem angenehmen Lachen zur Antwort, dass ein guter Engel, sie meinte Dora, genüge und erzählte mir, dass der Doktor gewöhnlich die frühen Morgenstunden und den Abend am Arbeitstisch verbringe und dass meine freie Zeit ihm wahrscheinlich vortrefflich passen würde. Die Aussicht, mein Brot selbst zu verdienen, war mir kaum angenehmer als die Hoffnung, es bei meinem alten Lehrer zu verdienen. So setzte ich mich denn dem Rate Agnes folgend hin und schrieb einen Brief an den Doktor, worin ich meinen Wunsch aussprach und ihn nächsten Morgen 10 Uhr zu besuchen versprach. Ich adressierte den Brief nach Highgate, denn in dieser für mich denkwürdigen Lokalität wohnte er und trug ihn selbst auf die Post, ohne einen Augenblick zu verlieren. Wo Agnes hinkam, schien ein angenehmes Zeichen ihrer geräuschlosen Gegenwart unzertrennlich von dem Orte zu sein. Als ich zurückkehrte, hatten die Vogelbauer meiner Tante einen Platz gefunden, genauso wie sie so lange in den Fenster der Wohnstube des Landhäuschens gehangen hatten und mein Lehnstuhl, der allerdings nicht so bequem wie der meiner Tante war, stand an der entsprechenden Stelle im offenen Fenster. Und selbst der runde grüne Schirm, den meine Tante mitgebracht, war auf das Fensterbrett festgeschraubt. Ich wusste, wer alles das gemacht hatte, weil es ruhig von selbst geschehen zu sein schien, und ich hatte in einem Augenblick erraten, wer meine lange vernachlässigten Bücher in der aus meiner Schulzeit gewohnten Ordnung aufgestellt hätte, selbst wenn ich geglaubt hätte, Agnes sei meilenweit entfernt, anstatt dass ich zusah, wie sie dieselben ordnete und über die Unordnung, in welche sie gekommen, lächelte. Meine Tante war sehr gnädig hinsichtlich der Themse. Sie sah mit dem Sonnenschein darauf wirklich recht hübsch aus, obgleich nicht wie das Meer vor dem Landhause. Aber sie ließ sich nicht hinsichtlich des Londoner Rauches erweichen, der, wie sie erklärte, alles pfeffere. Wegen des Pfeffers wurde eine vollständige Revolution, in der Peggotty eine hervorragende Rolle spielte, in jedem Winkel meiner Zimmer bewerkstelligt, und ich sah zu und dachte mir, wie wenig selbst Peggotty mit sehr viel Geräusch zu tun schien und wie viel Agnes ohne alles Geräusch verrichtete, als man an die Tür klopfte. »Ich glaube, das ist der Vater«, sagte Agnes und wurde blass. »Er versprach mir, herzukommen.« Ich machte die Tür auf und ließ nicht nur Mr. Wickfield, sondern auch Uriah Heep herein. Ich hatte Mr. Wickfield seit längerer Zeit nicht gesehen. Ich hatte mich nach dem, was Agnes sagte, gefasst gemacht, ihn sehr verändert zu finden, aber sein Aussehen erschütterte mich. Nicht etwa, dass er viele Jahre älter ausgesehen hätte, obgleich er noch dieselbe skrupulöse Reinlichkeit zur Schau trug, oder dass sich eine ungesunde Röte auf seinem Gesichte gezeigt hätte, oder dass sein Auge trübe und rot unterlaufen gewesen, oder dass seine Hand unruhig zitterte. Ich wusste warum und hatte es seit einigen Jahren schon kommen sehen. Nicht, dass er sein angenehmes Äußere oder seine vornehme Haltung verloren, denn das war nicht der Fall, aber was mir am meisten auffiel, war, dass bei allen noch vorhandenen Zeichen seiner angeborenen Überlegenheit er sich dieser kriechenden Verkörperung von Gemeinheit, Uriah Heep, unterordnete. Die Umkehr in der Stellung dieser beiden Charaktere, so dass Uriah jetzt der Gebieter und Mr. Wickfield der Abhängige war, war mir ein peinlicherer Anblick, als ich ausdrücken kann. Wenn ich einen Affen hätte einen Menschen befehlen sehen, würde es mir nicht so entwürdigend vorgekommen sein. Er schien sich dessen nur zu sehr bewusst zu sein. Als er hereintrat, blieb er stehen und ließ den Kopf sinken, als ob er es fühlte. Das war nur einen Augenblick lang, denn Agnes sagte mit sanfter Stimme zu ihm, »Vater, hier ist Miss Trotwood, und Trotwood, den du so lange nicht gesehen hast.« Und dann trat er näher und gab meiner Tante mit gezwungener Miene die Hand und schüttelte die meinige mit größerer Herzlichkeit. In der kurzen Pause sah ich, wie Uriahs Gesicht sich zu einem abscheulichen Lächeln verzerrte. Ich glaube, auch Agnes sah es, denn sie zog sich scheu vor ihm zurück. Was meine Tante sah oder nicht sah, hätte ohne ihren Willen der scharfsinnigste Physiognom nicht herausgebracht. Ich glaube, es gab niemanden, der ein so vollkommen gleichgültiges Gesicht machen konnte, wenn sie wollte. In dem hier vorliegenden Falle hätte ihr Gesicht eine kahle Mauer sein können. So wenig Licht warf es auf ihre Gedanken, bis sie mit ihrer gewöhnlichen Schroffheit das Schweigen brach. »Na, Wickfield«, sagte meine Tante, und er sah sie jetzt zum ersten Mal an. »Ich habe Ihrer Tochter erzählt, wie gut ich mein Geld ganz allein angelegt habe, weil ich es Ihnen nicht anvertrauen wollte, da Sie in Geschäftssachen schläfrig wurden. Wir sind zusammen zu Rate gegangen und ich glaube, wir haben im Ganzen unsere Sache gut gemacht. Agnes ist meiner Meinung nach die ganze Firma wert. Wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, die Bemerkung zu machen, sagte Uriah Heep und krümmte sich bescheiden, so erlaube ich mir, mit Miss Betsy Trotwood ganz übereinzustimmen und würde mich zu glücklich schätzen, wenn Miss Agnes zum Geschäft gehörte. »Sie gehören ja selbst zum Geschäft«, entgegnete meine Tante, »und das ist gerade genug für Sie, sollte ich meinen. Wie befinden Sie sich, Sir?« Auf diese Frage, die mit ungewöhnlicher Kürze an ihn gerichtet wurde, erwiderte Mr. Heep, indem er unruhig den blauen Aktenbeutel festhielt, dass er sich ziemlich wohl befinde, meiner Tante danke und hoffe, es gehe ihr ebenso. »Und Sie, Master, ich sollte sagen, Mr. Copperfield«, fuhr Uriah fort, »ich hoffe, Sie sind auch wohl. Es freut mich außerordentlich, Sie zu sehen, Mr. Copperfield, selbst unter diesen Umständen.« Ich glaubte das, denn er schien sich sehr daran zu ergötzen. »Ihre gegenwärtigen Umstände sind nicht so, wie Ihre Freunde wünschen möchten, Mr. Copperfield, aber Geld macht nicht den Mann.« »Es ist, meine bescheidenen Kräfte reichen wahrhaftig nicht aus, es auszudrücken«, sagte Uriah in einer kriechenden Bewegung, »aber Geld ist's nicht.« Dabei schüttelte er mir die Hand, nicht auf die gewöhnliche Weise, sondern indem er in ziemlicher Entfernung von mir stehen blieb und meine Hand wie einen Pumpenschwengel auf- und nieder bewegte. »Und wie, meinen Sie, sehen wir aus, Master Copperfield? Ich wollte sagen, Mister«, schmeichelte Uriah weiter, »finden Sie nicht, dass Mr. Wakefield sehr blühend aussieht? In unserem Geschäft machen Jahre nicht viel aus, Master Copperfield, außer, dass Sie die Niedrigen, nämlich meine Mutter und mich, erheben und«, setzte er nach einigem Besinnen hinzu, »das Schöne, nämlich Miss Agnes, entwickeln.« Er schüttelte sich bei diesem Kompliment auf eine so unausstehliche Weise, dass meine Tante, die ihn starr angesehen, alle Geduld verlor. »Der Kuckuck hole den Menschen«, sagte meine Tante streng. »Was hat er nur? Nur nicht galvanisch, Sir.« »Ich bitte um Verzeihung, Miss Trotwood«, entgegnete Uriah. »Ich weiß wohl, Sie haben schwache Nerven.« »Seien Sie ruhig, Sir«, sagte meine Tante durchaus nicht besänftigt. »Wie können Sie sich so eine Äußerung erlauben? Ich habe durchaus keine schwachen Nerven. Wenn Sie ein Aal sind, Sir, so benehmen Sie sich wie ein Aal. Wenn Sie ein Mensch sind, so behalten Sie Ihre Glieder in der Gewalt, Sir.« »Guter Gott«, sagte meine Tante mit großer Entrüstung, »ich will mich nicht aus meinem Verstande herausschlängeln und Korken ziehen lassen.« Wie man sich leicht denken kann, war Mr. Heep von diesem Ausfall etwas beschämt, der dadurch nachträglich noch kräftigeren Eindruck machte, dass meine Tante sich entrüstet und unzufrieden in ihrem Stuhl bewegte und ihm mit dem Kopfe drohte, als wolle sie über ihn herfallen. Aber er nahm mich beiseite und sagte zu mir schüchtern, »Ich weiß recht wohl, Master Copperfield, dass Miss Trotwood bei aller ihrer Vortrefflichkeit ein reizbares Temperament hat.« »Ich glaube wahrhaftig, ich habe schon das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft vor Ihnen, Master Copperfield, als ich noch ein bescheidener Schreiber war. Und es ist nur natürlich, dass Sie unter den gegenwärtigen Umständen noch gereizter erscheint. Es ist nur ein Wunder, dass es nicht noch schlimmer ist. Ich komme nur her, um zu erklären, dass wir sehr erfreut sein würden, wenn wir, meine Mutter oder ich oder Wakefield und Heep unter den gegenwärtigen Umständen etwas tun könnten.« »Darf ich mir so viel herausnehmen?«, sagte Uriah und lächelte seinen Associé verlegen an. »Uriah Heep«, sagte Mr. Wakefield in eintöniger, gezwungener Weise, »ist sehr tätig im Geschäft, Trotwood. Dem, was er sagt, stimme ich ganz bei. Sie wissen, ich interessiere mich aus alter Zeit für Sie. Abgesehen davon stimme ich ganz dem bei, was Uriah sagt.« »Oh, welcher Lohn«, sagte Uriah und zog ein Bein in die Höhe auf die Gefahr hin, wieder von meiner Tante eine Strafe auf sein Haupt zu ziehen, »so viel Vertrauen zu finden. Aber ich hoffe, imstande zu sein, ihm in mancherlei von den Anstrengungen des Geschäfts Erholung zu verschaffen, Master Copperfield.« »Uriah Heep ist mir eine große Stütze«, sagte Mr. Wakefield in derselben eintönigen Weise, »eine Last ist von meiner Seele, Trotwood, seitdem ich ihn zum Associé habe.« Der schlaue Fuchs verleitete ihn zu allen diesen Äußerungen, um ihn mir in dem Lichte zu zeigen, wie er ihn in jener Nacht, wo er meinen Schlummer vergiftet, dargestellt hatte. Ich sah dasselbe hässliche Lächeln wieder auf seinem Gesicht und sah, wie er mich beobachtete. »Du gehst doch noch nicht, Vater«, sagte Agnes besorgt. »Willst du nicht warten, bis Trotwood und dich heimbegleiten?« Ich glaube, er hätte eher, er antwortete, Uriah angesehen, wenn dieser Würdige ihm nicht zuvorgekommen wäre. Ich habe Geschäfte, sagte Uriah, sonst würde ich mich glücklich schätzen, hier bleiben zu können. Aber ich lasse meinen Associé als Stellvertreter der Firma da. Miss Agnes, immer der Ihrige. Ich wünsche Ihnen guten Tag, Master Copperfield, und empfehle mich Ihnen mit aller Ergebenheit, Miss Betsy Trotwood. Mit diesen Worten entfernte er sich, indem er seine große Hand küsste und uns alle anschielte wie eine Maske. Wir saßen wohl ein paar Stunden zusammen und sprachen von den schönen alten Zeiten in Canterbury. Neben Agnes gewann Mr. Wickfield viel von seinem alten Wesen wieder, obgleich eine gewisse Niedergedrücktheit von ihm unzertrennlich schien. Dennoch wurde er munter und fand offenbar Vergnügen daran, wenn wir uns die kleinen Vorfälle unseres früheren Zusammenlebens, von denen er viele noch recht gut wusste, wieder zurückriefen. Er sagte, es erinnere ihn an diese Zeiten, wenn er mit Agnes und mir allein sei, und er wünsche zu Gott, sie hätten sich nie geändert. Ich bin überzeugt, in Agnes ruhigem Antlitz und der bloßen Berührung ihrer Hand war etwas, das wie ein Zauber auf ihn wirkte. Meine Tante, welche die ganze Zeit über sich in dem anderen Zimmer mit Peggotty beschäftigte, wollte uns nicht nach ihrer Wohnung begleiten, drang aber darauf, dass ich gehen sollte, und ich fügte mich ihrem Wunsche. Wir aßen zusammen. Nach dem Essen setzte sich Agnes neben ihn wie früher und schenkte ihm seinen Wein ein. Er nahm, was sie ihm gab, und nicht mehr, wie ein Kind, und wir setzten uns, wie der Abend kam, alle drei zusammen an das Fenster. Als es fast dunkel geworden, legte er sich auf ein Sofa und Agnes legte ihm das Kissen zurecht und beugte sich eine Weile über ihn. Und als sie wieder nach dem Fenster zurückkehrte, war es noch nicht so dunkel, dass ich nicht hätte sehen können, wie Tränen in ihrem Auge standen. Möge ich das teure Mädchen in ihrer Liebe und Wahrheit in jener Zeit meines Lebens nie vergessen, denn wenn dies geschehe, müsste ich dem Ende nahe sein und dann möchte ich mich ihrer am besten erinnern. Sie erfüllte mein Herz mit so viel guten Entschlüssen, stärkte meine Schwäche durch ihr Beispiel so, leitete so, ich weiß nicht wie, denn sie war zu bescheiden und sanft, um in vielen Worten Ratschläge zu erteilen, meine ungestüme und nur zu oft ziellose Energie und schwankenden Willen, dass ich im vollen Ernst glaube, dass wenige Gute, was ich getan habe, und alles Unrechte, was ich unterlassen habe, danke ich ihr. Und wie sie mit mir über Dora sprach, während sie im Dunkeln am Fenster saß, wie sie meine Lobsprüche anhört, wie sie wieder lobte und die kleine Elfengestalt mit einigen Strahlen ihres eigenen reinen Lichtes umgab, welches sie mir nur noch kostbarer und unschuldvoller erscheinen machte. Ach, Agnes, Schwester meiner Jugendzeit, wenn ich damals gewusst hätte, was ich erst viel später erfuhr. Als ich auf die Straße trat, begegnete ich einem Bettler, und als ich nach dem Fenster zurücksah und an ihre ruhigen Engelsaugen dachte, erschreckte er mich dadurch, dass er, als wäre er ein Echo des Morgens, murmelte: blind, blind, blind. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 12. Januar 2025.